So viele Bücher habe ich ja noch nie auf einem Haufen gesehen. Hm? Oh, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ruhe bitte, bitte. Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Bücher, Kekse, Comics, irgend so ein Kassettenpunk und natürlich noch eine Menge poetischer Anarchismus, was auch immer das ist. Jeffrey's got a nice new suit, he bought it yesterday. £10 in an Oxfam shop near Hammersmith Broadway. All the kids admire him, Jeffrey is the face. Jeffrey is the kind of guy who always gets away with that sort of thing. Jeffrey shops at Safeway, he's got everything he wants. He fills up his pockets with baked beans and blancmange. And all the girls on the tail smile at Jeffrey. He's the kind of guy who gets away with that sort of thing. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey always gets home as it starts to rain. Me and Jeff went to a jam gig, we got there too late. The marquee was sold out and it was only 8:05. But Jeffrey got us on the guest list, please don't ask me how. Jeffrey is the kind of guy who always gets away with that sort of thing. Jeffrey gets away with that sort of thing. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Ja, schönen guten Nachmittag in der Sendung Allmähliche Zerkrümelung hier im Programm von Radio Plau. Ich möchte euch einerseits ein neues Buch vorstellen, nämlich von Benjamin Berton, das Buch Dreamworld. Oder vom fabelhaften Leben des Dan Treacy und seiner Band Television Personalities. Das wird nämlich im Dezember im Ventil Verlag in Mainz erscheinen. Ist schon 2020 in Frankreich in der Originalausgabe erschienen. Benjamin Berton ist nämlich ein französischer Autor, der sich dieser englischen ja, Punk- bis Pop, 60s-Pop-Gruppe gewidmet hat und versucht hat, so eine Biografie von ihnen aufzuzeichnen, auch von den Anfängen beginnend. Die Gruppe existiert ja leider nicht mehr, weil ihr Sänger Dan Treacy oder Daniel Treacy 2011 ins Koma gefallen ist. Danach ist er wieder aus dem Koma erwacht, aber ist seitdem in einem Pflegeheim und macht keine Musik mehr. Das ist auch vielleicht so ein bisschen prototypisch, dieses tragische Ende für die ganze Karriere der TV-Personalities, die zu Beginn schon durchaus große Erfolge in London hatten, mit ihrer ersten Single schon von John Peel gespielt wurden und über 10.000 Exemplare von so einer 7-Inch im Jahre 1977 verkauft haben, die sie relativ billig aufgenommen hatten. Und später haben sie dann auch immer wieder gute Platten veröffentlicht, sind aber nie so richtig in den Charts nach oben gelangt oder waren immer so ein Underground-Geheimtipp sozusagen und konnten auch nie so richtig, hatten auch natürlich bewusst so den Weg der Independent-Labels gewählt, hatten eigene Labels gegründet. Das kam schon aus so einem Punk-Gestus her. Die ganze Gruppe hatte sich ja 1977 unter dem Eindruck eben der beginnenden Punk-Szene in London gegründet, mit so Einflüssen wie eben den Sex Pistols, die man musikalisch gar nicht raushört. Aber sowas wie Jonathan Richman könnte man zum Beispiel raushören. Und der war ja als US-amerikanischer Musiker, der sich auch irgendwo zwischen Punk, Rock und ja auch folkigen Ambitionen so entwickelt hat, ja durchaus in der frühen Punk-Szene auch eine ganz wichtige Persönlichkeit, weil er auch für so eine sehr individualistische Herangehensweise an Musik, an so eine Art Privatisierung dessen, was Musik ist, an dem man eben auch so ganz persönliche Lieder schreibt, die Dinge beschreiben, die einen anderen sozialen Realismus mit in sich tragen, als man das von der Rockmusik eben gewöhnt war. Es war natürlich auch so eine Distanzierung gegenüber dem gewöhnlichen Rock und so eine, ja, auf Distanz gehen eben, dem andere Texte eine Rolle gespielt haben und ein anderer sozialer Realismus auch eine durchaus kritische und linke Haltung, eine pazifistische Haltung schält sich da immer wieder heraus. Und ehe wir zu den Anfängen der TV-Personalities jetzt ein bisschen übergehen und noch mehr erzählen, spiele ich nochmal ein zweites Stück von dieser ersten Platte, die dann 1980 rausgekommen ist, And Don't the Kids Just Love It, die auf Rough Trade rausgekommen ist, einem damals ja doch bekannten, für die erste Punk-Generation, ersten bekannten, größeren Indie-Label in London auch verankert. Und die waren es auch, die TV-Personalities zur Beginnzeit so ein bisschen gefördert haben. Wir hören mal das Stück Silly Girl, um das nochmal weiter zu illustrieren, was für eine Musik da an den Anfängen zu hören war von ihnen. Die Platte And Don't the Kids Just Love It, die ist wie gesagt so zwischen 80 und 81 rausgekommen, war dann die erste Langspielplatte, finanziert durch Rough Trade. Doch zuvor waren eigentlich die TV-Personalities eine typische Singles-Band, die in London der frühen Punkzeit Singles herausgebracht hat. Darunter war unter anderem dann ihre erste Single, die mit dem Titel Where's Bill Grundy Now herausgekommen ist, 1978 auf Kings Road Records. Und ebenfalls 1978 rausgekommen ist die 14th Floor mit den beiden Stücken 14th Floor und Oxford Street W1, die eigentlich noch ein bisschen unter einem etwas verwirrenden Titel, das der Bandname TV Personality stand da noch gar nicht drauf auf der Single, sondern da stand drauf Teen 78 als Bandname oder als das, was man als Bandname interpretieren musste, denn es war das Einzige, was so aussah wie ein Bandname. Und als John Peel das dann bei BBC in seiner Sendung, in der John Peel Show gespielt hat, da hat er gesagt, ah ja, das sind ja lauter Namen von Fernsehpersönlichkeiten drauf als Bandmitglieder, also müssen das wohl die TV-Personalities sein. Also er hat das sozusagen gleich interpretiert, kein Bandname, und Teen 78 hat er scheinbar nicht als Gruppenname interpretiert und hat dann gesagt TV-Personalities, und das ist dann sozusagen übergegangen in die Wirklichkeit und die Band hat sich dann wirklich fortan TV-Personalities genannt, soweit zumindest die Legende. Diese erste Single, wie gesagt 1978 erschienen, und selbst finanziert von Dan Treacy, dem Sänger und ja, Mastermind von TV Personalities. Und ja, mit auch immer autobiografischen Texten, zum Beispiel 14th Floor, 14. Stockwerk, das so einen ja, ganz persönlichen Blick auf London aus dem 14. Stockwerk. Also Dan Treacy selber hat, glaube ich, nur im 7. Stockwerk gewohnt, aber er hat daraus dann ein 14. Stockwerk gemacht und blickt so runter auf London. Und da drin ist auch schon sowas, was auch eben die Texte von den TV-Personalities und die Texte, die Dan Treacy immer da geschrieben hat, auch auszeichnet, nämlich auch so ein sozialrealistischer und kritischer Blick, sozialkritischer Blick auf die Londoner Wirklichkeit aus so einer Unterklasse Perspektive heraus. Die haben die TV-Personalities auch nie, das hat ihre Texte auch immer mitbestimmt, dieser spezifische Blick, der so ein bisschen sich auch aus Dan Treacys Vorliebe für 60er-Jahre-Filme, das englische Kino hatte ja da einiges zu bieten an so einem sozialen Realismus, an so Filmen, die Kitchen Sink Cinema hieß das, glaube ich, oder so ähnlich, also die sozusagen die Küchenperspektive der englischen Gesellschaft eingenommen haben und die Gesellschaft in so Schwarz-Weiß-Filmen aus dieser Perspektive beschrieben haben. Und Dan Treacy war ein großer Fan dieses spezifisch britischen 60er-Jahre-Kinos. Und in seinen Texten und in den Liedern, da findet sich das auch wieder in vielen Liedtiteln, Anspielungen in ja, Figuren, wie in dem zu Beginn zu hörenden Geoffrey Ingram, der ebenfalls so eine Filmfigur ist aus den 60er-Jahren, trifft man das immer wieder an, diese Referenzen an die Popkultur. Dan Treacy war auch ein großer Fan der Popkultur in Form ja, der Musik, sowas wie Velvet Underground, Lou Reed oder gerade auch Nico oder der schon erwähnte Jonathan Richman tauchen auch immer wieder in Liedern auf oder Andy Warhol. Also da war ein großes Interesse bei ihm an der Popkultur und auch an so einer Art Glamour, den man vielleicht im 70er Jahre London noch so verspüren konnte. Wir hören jetzt mal das Stück 14th Floor, um diese sozialkritische Note der TVPs, wie sie auch abgekürzt genannt werden, zu illustrieren. I got a client for tape floors. I say hi. Jamaican, well he could be an Irishman. And life's no fun in a tower block when you're locked behind your door. I think I must have had enough of living on a 14th floor. I'll tell you mate, der Vislerlöscher. Die TV-Personalities sind auch bald häufiger auf Tour gegangen, so sind sie auch nach Deutschland gekommen, hatten dann da auch in den Provinzen und überhaupt ziemlichen Einfluss, weil die Kids auch am Rande von Punk immer, glaube ich, nach solchen Bands gesucht haben, die eher für Punk ein bisschen untypisch waren und mit persönlicheren Texten auch die Punk-innewohnende Klischeehaftigkeit und die Parolenhaftigkeit ganz charmant unterlaufen haben. So unter anderem eine Platte aus der südhessischen Provinz mit Sonnenschirmen fingen sie den Blütenzauber. Das war meine erste Begegnung mit so Gruppen wie den TV-Personalities. Und darauf findet sich auch eine kleine Referenz an die TV-Personalities. Auf dem Cover befindet sich nämlich die Bezeichnung, dass diese Platte angeblich wohl TV-Personalities Auto des Schreckens heißen würde. Das war natürlich eine reine Erfindung. Aber in Plattenläden waren die Platten ja eigentlich immer so sortiert, dass man eben diese Seiten des Covers da nach oben stehend gesehen hat. Und das war sozusagen ein Fake-Name, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das neben so Auftauchen in frühen Specs-Ausgaben waren die TV-Personalities dann eben hauptsächlich durch ihre Konzerte in Deutschland sehr präsent. Sie waren irgendwann mit den Bartlesbys aus München auf Tour. Das war auch so ein persönliches, mein erstes TV-Personalities-Konzert, was auch nochmal so ganz andere Qualitäten dieser Band aufgezeigt hat. War eine ganz hervorragende Live-Band auch, die auch einen hohen Sympathiefaktor auf der Bühne versprüht hat, weil das eben auch nicht so die Rockstars waren, sondern ziemlich gewöhnliche Menschen, wo man gut irgendwie anknüpfen konnte, wo man sich gut identifizieren konnte, besser vielleicht als mit den ja perfekt gestylten Punks auf der Bühne oder so. Das waren die TV-Personalities auf jeden Fall nicht, auch trotz des Namens. Ich spiele nochmal was der Abwechslung halber von dieser Platte. Mit Sonnenschirmen fingen sie den Blütenzauber, nämlich ja von so einer unbekannten Gruppe eigentlich, die so Ende der 80er Jahre da existiert hat. Ich müsste erstmal den Namen raussuchen. Ich glaube, das war die Gruppe Painting by Numbers. Ich könnte aber auch irren. Es könnten auch die Fahrraddiebe gewesen sein. Tja. Wir hören jedenfalls jetzt was von Schallplatte. Das Stück Lilac Car von Painting by Numbers, glaube ich. Thank you. Hey girl, why can't you lead a normal life just like we do? You won't last long in stupidity. She says no. Das war jetzt nochmal das Stück Part-Time Punks von der Gruppe TV Personalities, das sich, wie gesagt, auf einer der frühen Singles drauf befunden hat. Da war auf der einen Seite, das müsste ich jetzt mal hier in meiner Liste nachschauen, auf der einen Seite war nämlich Where's Bill Grundy Now und auf der anderen Part-Time Punks. Dann war noch Happy Families und Posing at the Roundhouse mit drauf auf dieser EP und die ist auch 1978 rausgekommen. Und markiert auch so ein bisschen die Frühphase, als da hauptsächlich Singles erschienen sind mit eher kritischen Texten. In diesem Falle halt ein Text, der sich mit den Teilzeit-Punks, also den Punks, die eben tagsüber sozusagen ihrem Job nachgehen in der Bank und dann abends weggehen auf ein Konzert und da die Haare dann stylen und so weiter. Und im Text wird das auch sehr schön beschrieben. Natürlich aus einer etwas ironischen Perspektive, denn die TV Personalities waren jetzt der Punk-Bewegung natürlich irgendwie auch zugetan, aber auch vielleicht nicht so die auffällig gestylten Teilnehmer dieser Bewegung. Und da wird auch so ein bisschen der Alltag in London eben geschildert mit ja, vielen Leuten auf der Straße, die da hinkommen, Touristen, die versuchen trendy auszusehen und I think it's a shame they all look the same. Ich denke, es ist eine Tragödie. Sie sehen alle gleich aus. Und ja, das macht eigentlich die Texte der TV Personalities. Ich hatte schon 14th Floor erwähnt, was sich auch auf dieser ersten Single der TVPs drauf befindet. I'm looking down on London, but there's little I can see because I'm living so high up and it looks so small to me. And I'm feeling so frustrated because the lifts are out once more. And when I get home from work tonight, I gotta climb 14th floor. Also der Frust sozusagen, immer in diesen 14. Stock hochsteigen zu müssen, weil die Fahrstühle mal wieder kaputt sind. Und ja, überhaupt halt so ein Blick auf eine soziale Realität, die sonst in den Punk-Songs auch häufig eher abwesend war, obwohl es natürlich immer diese Idee hinter Punk gab, für die sozusagen verarmten Massen zu sprechen und ein soziales Bewusstsein zu haben. Und in der Praxis ist dann selten aber sowas genau beschrieben worden, außer halt, also ja, vielleicht in so politischen Parolen, wie sie auch zum Teil von The Clash oder so formuliert wurden, obwohl man das natürlich auch ja nicht so übers Knie brechen kann. The Clash hat natürlich auch großartige Texte, aber standen auch für eine ganz andere Art und Weise, Texte zu schreiben. Und da gab es auch große Unterschiede in dieser frühen Punk-Szene in London, in der Art und Weise ja des erzählerischen Talents sozusagen der Punk-Sänger und der Texteschreiber. Ja, wir hören vielleicht noch mal kurz ein Stück Musik aus dieser frühen Phase. Ein Lied, was ich auch noch mal nämlich auf eine Begebenheit in dieser frühen Punk-Szene, nämlich den legendären Auftritt von den Sex Pistols in der Bill Grundy Show bezieht. Das Lied fragt dann, where's Bill Grundy now? Der wurde ja dann entlassen, nachdem er da Susie Sue einen unsittlichen Antrag gemacht hatte in der Sendung. Und auf der Single wird das nochmal sozusagen nacherzählt. Where's Bill Grundy now? Vielleicht noch mal mit der persönlichen Perspektive. Ich habe die TV-Personalities dann Anfang der 90er Jahre irgendwann zum ersten Mal gesehen. Da waren sie auf einer Tour zusammen mit der Münchner Band The Bartlebys, haben dann irgendwann später auch eine Platte rausgebracht auf dem Label der Bartlebys. I Was a Mod Before You Was a Mod hieß die. Und ja, einerseits die rausgekommen auf Overground Records, ein Label, was auch so ein bisschen mit den TVPs assoziiert war, und andererseits auch in München, die Bartlebys hatten auch so ein Label da, glaube ich. Davon möchte ich jetzt mal was spielen, weil das jetzt auch so die erste Platte war, die ich von den TV-Personalities hatte. Und ich habe mir natürlich auch erst posthum und später die frühen Werke dann gekauft, als ich mal in London war, ein halbes Jahr. habe ich mir dann alles auf Kassette nachträglich gekauft, was dann in den 80er Jahren schon erschienen war und mir das so nachträglich zu Gemüte geführt. Und noch heute weiß ich genau, in welchem Zimmer ich saß in London und wie ich mir das auf dem Kassettenrekorder dann angehört habe und wie das Wetter draußen war. Auf jeden Fall so eine Band und Schallplatten und Kassetten, wo man immer genauso die Umstände des Kaufs dieser Kassetten noch weiß, weil man halt davon so berührt ist, von dieser Musik. Jetzt hören wir ein Lied von dieser Platte. Wie gesagt, die ist dann, glaube ich, erst 1994 oder so erschienen. Everything she touches turns to gold. When I was a child, the world was very, very big and very strange. Now nothing seems to have changed since I was a child. Nervous, shy and insecure, I stumble into adulthood and it hurts. It hurts so very much, more than I could feel. But mother didn't want me, so she gave me to my sister like her. Little boy, big sister's little toy. But my eldest sister was the apple of my father's eye. She did no wrong. Well, I did belong. Thank you. Ja, Everything She Touches Turns to Gold von den TV-Personalities. Das war dann schon die 90er Jahre, als ich sie kennengelernt habe. In dem Buch, was ich vorstellen möchte, von Benjamin Berton, Dreamworld, wird auch so ein bisschen die Anfangsphase der TVPs nacherzählt. Die Mutter von Dan Treacy hat als Wäscherin gearbeitet und hatte so auch gute Kontakte in die Pop kulturelle Szene Londons sozusagen, also Bob Marley und die Wailers waren Kunden bei ihr und auch andere Rockstars, wie zum Beispiel Jimmy Page und Led Zeppelin waren Kunden. Wie das zustande gekommen ist, wird gar nicht so richtig geschildert, aber auf jeden Fall dringt das dann auch ein in den Alltag von Dan Treacy, denn der arbeitet, hilft seiner Mutter da aus, bringt die Wäsche zu den Rockstars hin und lernt dabei vielleicht auch so ein bisschen, gewinnt dabei so eine Faszination für diesen Glamour dieser Szene, obwohl er dann selber eigentlich da durchaus auch einen anderen Weg einschlägt und aber auch immer so ein bisschen dazwischen pendelt, zwischen diesem Glamourösen, was sich in seinen Liedern auch ausdrückt halt, und so einer etwas geerdeteren Variante von Punk, die eben auch in seinen Texten so durchdringt. Also das ist irgendwie, findet sich beides drin in den Texten und in der Musik der TV-Personalities, die Vorlieben halt für diese großen Popstars, eben für die Beatles oder für Velvet Underground, und andererseits haben natürlich auch die Beatles und Velvet Underground ja sowas Gebrochenes in ihrer Musik drin, dass einerseits eben so in beiden Sachen eben dieses Experimentelle bei den Beatles, was ja auch bei den Beatles immer wieder so durchgedrungen ist, die Liebe zu Experimenten, und auch bei Velvet Underground ist das ja so, dass da einerseits so lupenreiner Pop durchgedrungen ist und andererseits auch so tragische Momente. Die TV-Personalities haben dann übrigens auch in Berlin mal mit Nico, die ja auch einen Teil der Existenz von Velvet Underground mit ausgemacht hat, sind sie aufgetreten, dann nachdem Velvet Underground und Nico schon getrennt waren voneinander in den frühen 80er Jahren. Das wird in diesem Buch auch geschildert und auch eben diese so persönliche Dinge, der Alltag von Dan Treacy. Das erfreut einen natürlich sehr, weil man ja immer versucht hat, wenn man die Lieder und die Liedtexte kannte, das mit das sich selber zu erklären, wo das eigentlich herkommt sozusagen. Und das schafft dieses Buch Dreamworld von Benjamin Berton eigentlich ganz gut halt so, das was halt zwischen den Liedtexten so dazwischen liegt, was an Anspielungen da so drin liegt, wird ganz gut erklärt, auch in Form von so fiktionalen Kapiteln, die einzelne Persönlichkeiten aus den Liedtexten herausholen, zum Beispiel Geoffrey Ingram, der eben einerseits so eine Art Filmfigur ist, sozusagen ein Filmheld, der natürlich nicht wirklich existiert hat, aber als Schauspieler sozusagen hat er existiert. Es wird so ein bisschen versucht, hier auch zu übertragen, so eine Art Doku-Fiction wird damit auch aus dieser musikalischen Biografie, in dem hier Teile von eben versucht werden zu rekonstruieren, die man wahrscheinlich sonst nicht rekonstruieren könnte, die so aus Interviews und anderen Quellen sich speisen. Auf jeden Fall sehr faszinierend, dieses Buch. Es soll, wie gesagt, erst im Dezember jetzt erscheinen. Ich versuche auch nochmal den Autor zu interviewen dann. Und das wird auch irgendwann dann Anfang Dezember noch geschehen. Benjamin Berton, der auch andere Romane veröffentlicht hat und jetzt eben 2020 dieses Buch Dreamworld über die TV-Personalities. Wir hören nochmal Musik, A Picture of Dorian Gray, auch ein Literaturverweis. Wiederum, das findet sich bei den TV-Personalities auch so, Verweise auf eben Popkultur in Form von Verweisen auf Filme und auf Literatur, wie eben hier auf Oscar Wilde. When I buy my mansion, I'll invite the world to stay, so everyone can see a picture of Dorian Gray. It's about a river, drinking lemon tea, and there's a thousand. Ja, ein ganzes Kapitel könnte man auch füttern mit Verweisen auf Film und so weiter, auf dieser Platte, die ich gerade spiele. Die erste Platte eben, Don't the Kids Just Love It, findet sich das zum Beispiel in einer Referenz auf den Film A Look Back in Anger, ein ja, wichtiger Film des 60er-Jahre-Kinos in England, der so einen sozialkritischen Blick eben auf die Gesellschaft wirft. Auch auf den späteren Platten findet sich das auch immer wieder, so Referenzen an einzelne Schauspieler oder Regisseure, zum Beispiel Little Woody Allen auf einer späteren Platte oder S. John Belushi Sad auf dieser Platte I Was a Mod Before You Was a Mod, und auch auf den frühen Platten eben immer wieder Referenzen an Kino, an Filme und auch sozusagen nach Erzählungen von filmischen Motiven. Wir hören mal da rein in Look Back in Anger. Das befindet sich, wie gesagt, auf der ersten Platte, die auch vielleicht so ein bisschen das Meisterwerk der TV-Personalities eben ist, aus dem Jahr 1981 oder ja, spätestens 1980. Da wurde sie produziert. In Anger, so die Entstehung der Platte im Jahre 1981 wird auch so ein bisschen geschildert. Dan Treacy ist damals 20 Jahre alt, als er die meisten der Lieder darauf schreibt. Mark Shepherd ist nicht mal 17, sind so Kids aus West London, wie gesagt Chelsea wird erwähnt, die fast keinerlei Lebenserfahrung haben und auch kaum aus ihrem Viertel rausgekommen sind, und sie wurden mit Erinnerungen gefüttert und haben den Untergang des britischen Empire innerhalb von wenigen Jahren miterlebt. Margaret Thatcher ist in der Downing Street 10 fest verankert. Die Stahlwerke werden geschlossen und die ersten Streiks machen Schlagzeilen. Die Arbeitslosigkeit erreicht mit jedem Monat neue Rekordwerte, wie sie seit der Nachkriegszeit nicht mehr gemeldet wurden, während die Geldpolitik den Konsum im Lande austrocknet. Charles und Diana sind noch nicht verheiratet und John Lennon ist im Dezember des Vorjahres ermordet worden. And Don't the Kids Just Love It wird vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Trümmerhaufens veröffentlicht. Das Album beschreibt diesen Niedergang und auch in einzelnen Liedern wird er sehr gut beschrieben. Das Angry Silence zum Beispiel, diese Nettigkeit aus der Anfangszeit und die Ironie, mit der auf Punk geklaut wird, sind aus diesen Liedtexten verschwunden. Das zeigt eigentlich dann das England der 80er Jahre und die Probleme, Gewalt in Familien, Magersucht, soziale Probleme werden in den Texten aufgegriffen und das in einer düsteren Art und Weise, die schon eine für Punk etwas ja schon ungewöhnliche Düsternis in sich tragen. Wir hören nochmal ein Stück aus dieser Zeit, A Family Affair. One, two, three. Mrs. Brown is sad. We'll be right back. Ja, es ist Angry Silence, diese wütende Stille. Ich höre meinen Vater, wie er meine Mutter anbrüllt im Raum nebenan. Er behandelt sie so, als müsste sie als nächstes ihre Koffer packen, weil sie es nicht mehr schafft. Und mein Bruder hat Anorexie, aber niemand scheint sich darüber einen Gedanken zu machen und so weiter. Ich kann diese Texte spontan leider doch nicht gut übersetzen, aber jedenfalls lohnt es sich immer, diese TV-Personalities-Texte zu lesen. Und ja, wir sind jetzt bei der ersten Platte. Als nächstes kam dann Mommy, You're Not Watching Me raus. Sie haben dann innerhalb von kurzer Zeit gleich drei Platten veröffentlicht, die leider es nicht geschafft haben, dann die TV-Personalities berühmt zu machen, wie es dann ironisch in der dritten Veröffentlichung They Could Have Been Bigger Than The Beatles auch ironisch sozusagen mit angemerkt ist. Sie hätten bekannter werden können als die Beatles. Das hat leider nicht geklappt. Dafür haben sie sich aber dann trotzdem so eine große Fangemeinde erobert. Auch sind sie dann viel auf Tour gewesen, auch in Europa, und haben da auch viele Freunde gewonnen, eben auch in Frankreich. Wie es vielleicht auch dieses Buch von Benjamin Berton ganz gut dokumentiert. Und wir hören noch mal ein Stück Jack and Norrie Stories, das sich auch noch auf dieser ersten Platte drauf findet. Jack and Norrie, Jack and Norrie, Jack and Norrie, Jack and Norrie Stories, settle down and where to begin. Now we're up to place 19, and it looks like the Indians will win. And just like life, there's a good beginning, but there is no mid, so you may as well skip to the end. It's the same old story, and I've heard that story a thousand times before. Read a book at bedtime to help you off to sleep. I find I get the same effect from fixing on reality. Just like life, there's a good beginning, but there is no middle, so you may as well skip to the end. It's the same old story. It's the same old story. And I've heard that story a thousand times before. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Sit amongst the bowler hats and make your crossword last. Travel into a city, get nowhere twice as fast. Just like life, there's a good beginning, but there is no middle, so you may as well skip to the end. It's the same old story. It's the same old story. And I've heard that story a thousand times before. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie stories. Jack and Norrie Stories, nochmal von dieser ersten Platte, And Don't the Kids Just Love It. Ja, Dan Treacy hat dann auch zusammen mit der Band ein eigenes Label gegründet, nämlich Warm Records, wo dann auch die weiteren Platten erstmal drauf erschienen sind, nämlich 1982 Mommy, You're Not Watching Me und 1982 ebenfalls noch They Could Have Been Bigger Than The Beatles, als so eine Art Compilation, so eine Sammlung von Stücken, die neu eingespielt wurden und eben auch noch aus dieser Zeit zwischen 1977 und 1982 stammen und dann nochmal als gesammelte Werke sozusagen veröffentlicht wurden. Dann gab es erstmal so eine Pause. 1984 ist dann The Painted World rausgekommen auf Illuminated Records. Alle Platten hatten so einen ganz eigenen Sound. Mommy, You're Not Watching Me hatte einen eher seltsamen Sound, etwas psychedelisch. Der Gesang war wiederum sehr im Hintergrund, nachdem er auf der ersten Platte eben ziemlich weit vorne war. Und die Gitarren waren ziemlich weit vorne auf dieser Mommy, You're Not Watching Me. Wir hören vielleicht davon mal ein Stück jetzt, mein persönlicher Favorit, If I Could Write Poetry von der Mommy, You're Not Watching Me. Yeah. temptation right before a fall. Try to find the truth before it finds you, or you might get hurt. When you realize the situation's out of your control, to the adventure of flying round. You're coming out to play. Bump against a voice, your opinions play it on the wall. Then you realize perhaps your friends are not your friends at all. Do you ever stop? Start to wonder who it is you know. Always someone there to impress you with the bright ideas. To the adventure playground. I'm coming out to play. Do you ever stop? Start to wonder what it is you want. Live your life by their expectations right before a fall. Try to find the truth before it finds you, or you might get hurt. When you realize the situation's out of your control. To the adventure playground. I'm coming out to play. Gets a voice, your opinion, spray it on the wall. Then you realize perhaps your friends are not your friends at all. Try to find the truth before it finds you, or you might get hurt. When you realize the situation's out of your control. To the adventure playground. Ja, Adventure Playground von der Mummy, You're Not Watching Me. Und ja, außerdem fand sich auch wieder so ein Stück, was auf so eine ja, schreiende Stille verwiesen hat. Scream Quietly war das auf dieser neuen Platte Mummy, You're Not Watching Me, während auf der ersten hieß es noch This Angry Silence. Also immer wieder gibt es so Verweise auf psychische Zustände auch und auf sowas wie psychische Abgründe. Denn Tracy hat auch immer wieder Probleme mit Depressionen gehabt. Das wird auch ein bisschen in diesem Buch erzählt. Und ja, diverse Abgründe lauern auch in den Texten. Das hören wir jetzt vielleicht mal anhand dieses Stückes Scream Quietly. Thank you. auf andere Weise werden die TV-Personalities dann so in den frühen 80er Jahren aktiv. Dan Treacy veranstaltet Konzerte in London und auch dieses Wham-Label wird immer produktiver, bringt verschiedene Gruppen aus dem Umfeld der TV-Personalities raus und bringt auch alte Veröffentlichungen der TVPs nochmal neu auf Platte raus in Form der Compilation They Could Have Bigger Than The Beatles, was so eine Zusammenstellung von neu eingespielten Sachen und ja neuer Musik war. Davon hören wir jetzt mal das Stück Games for Boys. Jungle, running with a bayonet, with a machine running. Gun, and he's wild on speed. Fire. Machine gun. And the enemy, you can't see them, but he knows they're there. He's aware. And all around him, he hears gunfire. His heart's on fire, and he's so frightened, he wakes up. Screaming! He wakes up. Screaming! He dreads the day, a letter in the post, telling him they're calling back up the National Guard. Send it back. Send it back. Send it back. Send it back. Send it back. Back to Vietnam. Back to Vietnam. They're bringing back. Bringing back conscription. Bringing back conscription. They're going to give everyone under 17 a gun. Wired on machine gun. And everyone will be fighting. Machine gun. Gun will fire. Running in the jungle. Machine gun. Guns to the enemy. He knows they're there. He's wired all around. Wired on machine gun. And the housewife. The kitchen. Enemy all around. And all she can think of. They're wired on. Why will she give her husband on tea? They're wired on tea. But he won't be back. Back. He won't be back. We have to go through it all again. We have to go through it all again. A machine. In the jungle. They're all wired. A machine. He knows the enemy's there. Wired on the jungle. And he's frightened. Wired on the enemy. A machine. They might send him back. Wired on kitchen. Kitchen on housewife. A gun. Wired on tea. It's all the same. Machine guns. Machine on the kitchen. He's a gun. He's in a wheelchair. He's a machine. He's in a wheelchair. He's a machine. A machine gun. He's fighting. He's running wild. He's wired. Give him some LSD. He's wired up. Let's get him on some speed. He's wild. We'll be right back. Ja, und da kommt dann noch was. I don't look at tree lines and see them exploding anymore. I don't flash on taking people out. And I was doing that. It's crazy, I know, but that's where my head was. That's over. And I'm really calm and relaxed about that stuff. And that's, number one, that's a tremendous thing. Ja, das war das Stück Back to Vietnam von der Platte The Painted World der TV Personalities. Ein Meisterwerk des dialogischen Gesangs sozusagen, wo man auch immer wieder merkt, wie großartig da die verschiedenen Teile der Band sich diese Gesangsstücke, Teile des Textes eben so zuspielen. Auch ein bisschen vielleicht in so einer Improvisation entstanden, aber ein immer wieder bewegendes Stück Musik auf jeden Fall von der Platte The Painted World war das nun, die ist dann 1984 erschienen von den TV Personalities, war damit also die dritte, vierte Platte der TVPs und wir machen weiter und hören noch ein Stück von dieser Painted World Platte, You Have to Scream Louder, noch so ein Stück, was sich mit Lautstärke und Stille befasst. Out. Don't expect to be heard. You have to scream out. You have to scream out. The children are playing. We're building weapons. The tattoos are better. Our toys are real, and it makes me feel angry. I feel so ashamed. Decisions from their ivory towers, and I feel a hatred, it's growing inside, and there's nowhere to run to, 'cause there's nowhere to hide. And it makes me feel angry. I feel so helpless. And I feel so ashamed. I don't know what to do for the best. I have to scream louder. Scream Louder mit ihrem Label Wham Records haben sie sich dann auch verdient gemacht, um die Underground-Pop-Szene in UK, in London, England und darüber hinaus. Und ja, dann gab es natürlich auch eine Gruppe namens Wham, die auch langsam bekannt wurde und die Namensrechte dann aufgegriffen hat und das Label damit auch zum Ende gebracht hat. Das wurde aber dann wieder neu gegründet unter dem Titel Dream World. Ging es dann weiter für Dan Treacy und hat weitere Platten rausgebracht, später Overground Records. Und 1989 ist dann die nächste TV Personalities Platte rausgekommen unter dem Titel Privilege. Und davon hören wir jetzt ein Stück, All My Dreams Are Dead. Privilege war dann 1989 schon bei Fire Records veröffentlicht worden und enthielt auch wirklich einige Hits, zum Beispiel Paradise for the Blessed oder auch dieses gerade gehörte All My Dreams Are Dead oder auch das großartige Privilege, das wir jetzt vielleicht nochmal hören. My master taught me Ja, das Stück Privilege von der gleichnamigen Platte, 1989 erschienen und ein Thema ansprechend, was auch heute noch eine Rolle spielt, Privilegien eben. Und wir hören jetzt nochmal, was als nächstes erschien, dann die Platte Closer mit dem großartigen Stück Closer to God. Ein ziemlich langes, ausuferndes Stück und da wurden dann später auch nochmal Stücke von ausgesondert nochmal neu veröffentlicht. Nämlich auf einer Platte namens Beautiful Despair und von der möchte ich jetzt nochmal was spielen. Hard Luck Story Number 39, nämlich, dass sich auch auf dieser Closer drauf befindet, die dann, glaube ich, 1992 veröffentlicht wurde. Und jetzt muss ich aber nochmal was von Schallplatte spielen, um nochmal einen anderen Sound mit reinzubringen. Also hören wir das jetzt von Schallplatte, nicht von Datei, WAV-Datei oder was auch immer. Oh, the unchurned smack. Oh, and you ain't chewed no crack. They deserve something better. Let's give them something back. Oh, they ain't chewed no smack. Oh, they ain't chewed no crack. They deserve something better. Let's give them something back. Ja, jetzt sind wir beinahe am Schluss dieser Sendung angelangt. Wie gesagt, ich wollte so ein bisschen das Buch von Benjamin Berton, Dreamworld, vorstellen, eigentlich aber auch das Gesamtwerk der TV-Personalities, was natürlich zum Scheitern verurteilt ist, das in 2 Stunden zu tun. Jetzt sind wir im Spätwerk angekommen, halt, da sind nochmal einige Platten dann rausgekommen, 2006 und auch noch später, 2010. 2011 ist dann das gesamte Schaffen zum Erliegen gekommen. Grant Treacy, der Sänger und Mastermind, ist ins Koma gefallen und lebt seitdem in einem Pflegeheim. Wir hören zum Abschluss nochmal ein Stück von dieser Platte aus dem Jahr 2010. A Memory is Better Than Nothing, The Good Anarchist. That lot to shut up. Oh, I don't have the headphones. You know me, I've been around. I was found and lost and